Laut Meldungen aus Südkorea kam im laufenden Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsidentin Park Geun-hye ihre weitere Unterschlagung im Komplott mit Frau Choi Soon-sil ans Licht. Die beiden sollen 2015 für eine Geldsendung an anderes Land durch die südkoreanische Regierung gesorgt und dabei riesige Summe Geld durch Aktenverfälschung unterschlagen haben. Aufgedeckt wurde auch die Tatsache, dass Choi Soon-sil unter dem Schutz von Park Geun-hye den überseeischen Geldverkehr in Bezug auf Südkorea kontrolliert hatte.